liebe Heimat, bist du noch so fern? Leuchtet auf dein Bild mir wie ein guter Stern. Mädel, du mein Mädel, denkst du noch an mich? Ein guter Stern.